Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner. Dresden, 14. September 1787. Seit ein paar Tagen bin ich wegen der Regierungssache in Unruhe gewesen und wenig in Stimmung, an dich weitläufig zu schreiben. Das Ding geht schief. Anfangs hieß es sogar, ich hätte kein Memorial eingegeben. Als aber Reinhard und einige andere keck behaupteten, es müsse eine Supplik von mir da sein, so fand sich's endlich. Aber denominiert bin ich nicht. Jetzt fragt sich's, ob die drei Vorgeschlagenen den Ministern behagen, sonst könnte man vielleicht einen von denen wählen, die nur unter den Kompetenten aufgeführt sind, wovon ich einer der Ersten bin. Am besten ist, auf die Sache Verzicht zu tun. Mit mir selbst werde ich leicht fertig, aber wegen meiner ökonomischen Verhältnisse hatte ich es gewünscht, um Minna und Dorchen wegen der Ängstlichkeiten zu beruhigen, die sie zuweilen anwandeln. Für jetzt bin ich meiner Ehre schuldig, mich als Schriftsteller im juristischen Fache hervorzutun. Ehe dies geschehen ist, denke ich an keine andere rentierende Arbeit. Dass ich durch Kabale verdrängt werde, muss mir immer lieber sein, als wenn man eine gegründete Einwendung gegen mich hätte. Minister Gutschmied hat gegen seinen Sohn geäußert, dass er mich zum Hofrat wünschte. Vermutlich hat er sich auch gegen den Kanzler darüber herausgelassen und dies hat die Kabale veranlasst. Reinhard speit Feuer. Lebe wohl und schreibe mir bald, mehr als das letzte Mal. Alle grüßen dich und Charlotte. K.